Grammatik, Seite 31. Zu Hause. In casa. Haus. A casa. Hotel. O hotel. Deutschland. A Alemanha. 11. Café. O café. Zentrum. O centro. Grammatik, Seite 32 oben. Schneien. Nevar.